Morning, morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So here Paul compares the last Adam and the first Adam. Hier vergleicht Paulus den letzten Adam mit dem ersten Adam. Remember, if it's the last, that means it's over. Erinnere dich, wenn es der letzte ist, bedeutet das, dass es vorbei ist. So you and me are part of the same race if you've accepted Jesus Christ. Du und ich gehören zur selben Rasse, wenn du Jesus Christus angenommen hast. Jesus Christ is not only making sure that one day we can go to heaven because our sins are forgiven. Jesus Christus stellt nicht nur sicher, dass wir eines Tages in den Himmel kommen, weil unsere Sünden vergeben sind. But as the last Adam, sondern als letzter Adam, he has given us a life which is eternal life and starts now. Hat uns ein Leben geschenkt, das ewig ist und jetzt beginnt. It's wonderful to think that eternal life doesn't start after we leave this earth. Es ist wunderbar zu verstehen, dass das ewige Leben nicht erst beginnt, wenn wir diese Erde verlassen. Because it has been given to us from the last Adam. Denn es wurde uns vom letzten Adam gegeben. And through him we've become part of this incredible new mysterious new creation. Und durch ihn sind wir Teil dieser großartigen, geheimnisvollen neuen Schöpfung geworden. However, Paul says in verse 46, Paulus sagt in Vers 46, the spiritual didn't come first. Aber das Geistliche war nicht zuerst da. The natural precedes the spiritual. Das Natürliche geht dem Geistlichen voraus. Now in this context, Paul is saying, first was the normal natural Adam. In diesem Zusammenhang sagt Paulus, dass zuerst der normale, natürliche Adam war. And God first created a normal human being, and only then God created this new spiritual race. Gott schuf zuerst einen normalen Menschen und erst dann schuf Gott diese neue geistliche Rasse. Now I understand that Paul is talking about here about Adam and Jesus Christ. Ich verstehe, dass Paulus hier über Adam und Jesus Christus spricht. But I also believe that there is a bigger spiritual principle to see in there. Aber ich glaube auch, dass es hier ein größeres geistliches Prinzip zu sehen gibt. Now remember, Paul says, first comes the natural, then comes the spiritual. Denke daran, Paulus sagt, dass zuerst das Natürliche kommt und dann das Geistliche. In many, many things in life, this is how things are. In vielen, vielen Dingen des Lebens verhält es sich genauso. Often God does something that looks natural, but it's only a principle of the spiritual. Gott macht oft etwas, das natürlich aussieht, aber nur ein Prinzip des Geistlichen ist. For instance, zum Beispiel, natural discipline, die natürliche Disziplin, comes before spiritual discipline, kommt vor der geistlichen Disziplin. Oh, Reinhard, but isn't spiritual discipline what's really true and important? Ach, Reinhard, aber ist geistliche Disziplin nicht wirklich wahr und wichtig? Well, I've not yet met a person who is spiritually disciplined that is not naturally disciplined. Nun, ich habe noch keinen Menschen getroffen, der geistlich diszipliniert ist, der nicht auch natürlich diszipliniert ist. Have you ever found a person that is disciplined in spiritual things? Hast du jemals einen Menschen getroffen, der in geistlichen Dingen diszipliniert ist? But naturally they're completely undisciplined? Aber von Natur aus völlig undiszipliniert? Maybe you have, I never have. Du vielleicht schon, ich noch nie. How we treat money in the natural. So wie wir auf natürliche Weise mit Geld umgehen. Jesus himself said in Luke 16, this is how we will be trusted with spiritual things. So werden wir auch in geistlichen Dingen behandelt werden, sagt Jesus selbst in Lukas 16. Why would Jesus compare how we handle money with spiritual things? Warum sollte Jesus unseren Umgang mit Geld, mit geistlichen Dingen vergleichen? Because it seems to be a divine principle, first the natural and then the spiritual. Weil es ein göttliches Prinzip zu sein scheint. Erst das Natürliche und dann das Geistliche. Verse 47. Vers 47. The first man was from the dust, the earth. Der erste Mensch war aus dem Staub der Erde. The second man is Yahweh from the realm of heaven. Der zweite Mensch ist Jahwe aus dem Reich der Himmel. You see, Adam was just made from this earth and he was a very normal, natural human being. Adam war ein ganz normaler, natürlicher Mensch, der aus Erde gemacht wurde. But Jesus came directly down from heaven. Aber Jesus kam direkt vom Himmel herab. We know that a virgin became pregnant by the Holy Spirit, not by her husband. Wir wissen, dass eine Jungfrau durch den Heiligen Geist schwanger wurde, nicht durch ihren Mann. We know that Jesus left heaven to come down to this earth. Wir wissen, dass Jesus den Himmel verließ, um auf die Erde zu kommen. So Paul is bringing this incredible comparison between the natural earthly Adam and this last Adam, Jesus Christ. Paulus zieht also diesen unglaublichen Vergleich zwischen dem natürlichen irdischen Adam und diesem letzten Adam, Jesus Christus. And he's making a clear distinction that one is from earth, the other one is from heaven. Und er macht einen klaren Unterschied. Der eine ist von der Erde, der andere ist vom Himmel. Look why he is making this clear distinction. Schau, warum er diese klare Unterscheidung macht. Verse 48. Vers 48. The first one made from dust. Der erste, der aus Staub gemacht wurde, has a race of people just like him. Hat eine Rasse von Menschen wie ihn, who are also made from dust. Die auch aus Staub gemacht sind. Look at this. Schau dir das an. The one sent from heaven has a race of heavenly people who are just like him. Der vom Himmel Gesandte hat eine Rasse himmlischer Menschen, die genau so sind wie er. You see that there are only two races. Du siehst, es gibt nur zwei Rassen. There's only a natural race and there's only a divine heavenly race. Es gibt nur eine natürliche Rasse und nur eine göttliche himmlische Rasse. So look what it says. Schau, was hier steht. The one said from heaven has a race of heavenly people who are just like him. Der vom Himmel Gesandte hat eine Rasse von himmlischen Menschen, die genauso sind wie er. When you read this, what do you think about? Woran denkst du, wenn du das liest? The first thing I immediately think about is what the Apostle John teaches us. Das erste, woran ich sofort denke, ist, was uns der Apostel Johannes lehrt. As he is, wie er ist, so are we, so sind wir, in this world, in dieser Welt. Now let me explain something to you, my dear friend. Ich erkläre dir etwas, mein lieber Freund. If you have accepted Jesus Christ as your Savior and Lord, wenn du Jesus Christus als deinen Erlöser und Herrn angenommen hast, you will not one day become part of that heavenly race. Wirst du nicht eines Tages Teil dieser himmlischen Rasse werden. You are today part of it. Du bist heute schon Teil davon. There is no need to wait for it to happen. It already happened when Jesus came. Du brauchst nicht darauf zu warten, dass es passiert. Es ist bereits geschehen, als Jesus kam. When he did the perfect new covenant, that's when he produced a race after him. Als er den vollkommenen neuen Bund schloss, schuf er eine Rasse, die ihm gleicht. This is why the Bible says we are brand new creations. Deshalb sagt die Bibel, dass wir brandneue Schöpfungen sind. We are exactly like Jesus Christ. Wir sind genau wie Jesus Christus. Tomorrow I will tell you a little bit more about this. Morgen erzähle ich dir ein bisschen mehr darüber. See you tomorrow. Bis morgen.